A. Mit kraftvollen 8 PS. A. Die Kurzform von Ach. Mit 10 Hinweisen auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Heute von und mit Jürgen. Was in deinem Haushalt hat 8 PS und macht solche Geräusche? Ja, also ich habe, hast du, keine Ahnung, das ist ja wieder mein ordinäres Ich, das jetzt hier so ein Vibrator quasi sich vorgestellt hat. Nee, ganz langweilig in dem Fall. Es ist eine Fahrradluftpumpe. Also mein erster Gedanke war auch schmutzig und mein zweiter war, ey, das ist bestimmt die krasseste Zahnbürste, die es gibt auf der Welt. Hatte ich nicht die Zahnbürste sogar schon mal in der Folge? Ich glaube schon. Doch, klar. Nee. Da, ja, nee, das war nicht, da war nicht keine elektrische. Stimmt. Ja, ja, eben. Ich habe noch so viele zur Auswahl. Sucht euch einen aus. 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Die 2. Vorbei. Und ob ihr wirklich richtig seht, seht ihr, wenn die Hinweise abgehen. So, jetzt hoffe ich, dass ich nicht hier meine Zettel, weil manche sind mehrseitig, dass ich das nicht durcheinander gebracht habe. Martin hat uns geschrieben. Ey Gude, ich höre mich gerade seit ein paar Tagen mit wachsender Begeisterung durch euren Podcast. Bitte ist weiter das so. Was? War das so ein Ey Gude? Ey Gude. So ein hessischer Gruß? Ja, Ey Gude. Ja, noch nie gehört. Was du alles noch nie gehört hast. Vor allem habe ich meinen Spaß mit den Wer bin ich Folgen. Da ich vor kurzem hier im Filmmuseum war, fiel mir sofort, ne, das ist ja, das ist ich hätte vielleicht das Schreiben dazu nicht vorlesen sollen. Erstens, geboren wurde ich am 8. Dezember 1861 in Paris und starb dort am 21. Januar 1938. Die Zahl verfolgte uns. Stimmt. Jetzt schon zum dritten Mal. Ich meine, das klingt jetzt so wie heißen diese Gebrüder Lumière? Die Gebrüder Lumière? Nee, oder wie hießen die denn? Die Filmpioniere waren. Die so große Leuchten waren? Ja, sozusagen. Als dritter Sohn eines Schuhfabrikanten wurde ich mit 7 Jahren im Lycée du Prince Imperial eingeschult. Du, in der Vergangenheit wurde Philipp dafür kritisiert, dass er nicht mal eine Antwort schuldig quasi gibt. So. Ich habe Monate darauf gewartet, ihm das endlich zurückzahlen zu können. Ja, wenn Jürgen eins ist, ist er nachtragend. Das ist richtig. Wenn ich mich noch dran erinnern kann, dann bin ich nachtragend. Heute stehen die Chancen nicht schlecht, dass ich es einfach vergesse, nachtragend zu sein. Na, wisst ihr es schon? Nein, nein. Aber ich meine, es ist klar, da geht es jetzt um eine Person der Filmhistorie und ich glaube auch nicht, dass es um einen Schauspieler geht, sondern um irgendjemand, der technisch was vorangebracht hat. Vielleicht habe ich euch da aber auch nur auf eine falsche Fährte gelockt. Drittens, damit ich mich auf die Arbeit in der Schuhmanufaktur meines Vaters vorbereiten konnte und um meine Englischkenntnisse zu verbessern, wurde ich 1884 von meinen Eltern für ein Jahr nach London geschickt, wo ich für einen Geschäftsfreund meines Vaters arbeitete. Da meine Sprachkenntnisse bei weitem nicht ausreichend genug waren, besuchte ich regelmäßig die magischen Vorstellungen in der Egyptian Hall von John Neville Maskelyne und entwickelte eine Passion für die Zauberkunst. Houdini. Nein. Ist auch nicht David Copperfield. Ist er einer von den Brüdern Lumière? Nein. Okay. Aber es passt von der Zeit her. Es passt von der Stadt her. Ich will aber, dass es die sind. Nach meiner Rückkehr nach Paris 1885 begann ich, neben meiner Arbeit in der Manufaktur, magische Tricks einzuüben und hatte erste öffentliche Auftritte. Ich verrate euch aber nicht als was. Als Steuerbeamte. So einfach, du machst Zaubertricks und die Leute klatschen, applaudieren und ja, ich stelle sie hier wo an. Ah ja, und wie machen wir das mit der Steuer? Ja, das machen wir so. Aha, erwischt. Fünftens. Als mein Vater sich 1888 aus der Manufaktur zurückzog, verkaufte ich den Teil meines Erbes an meine Brüder und erwarb das Théâtre Robert Houdin. Hat nichts mit Houdini zu tun. Dort zeigte ich Zaubervorstellungen, Pantomimen und einige Automaten, die ich vom früheren Theatereigentümer Robert Houdin erworben hatte. Leider erzielte ich mit dem Theater 10 Jahre lang keinen Gewinn. immer noch überzeugt, dass er nicht dafür bekannt wird, dass er einer der Brüder von mir ist. Nee, dass er vor der Kamera steht, sondern eher Techniken vorangetrieben hat oder das Kino an sich. Dass er eher auf der Kamera sitzt. Herr Kino. Ja, Dominik. Herr Keynote. Gut geraten. Monsieur Keynote. Am 4. April 1896 eröffnete ich das Theater Robin Houdin neu als Kino. Zusammen mit meinen Geschäftspartnern Lucien, oder heißt er Lucien Reulos, vielleicht heißt er aber auch Lucien Reulo. Ich glaube, französische Namen, ey. Und Lucien Corsten, das ist auch ein schöner Name, ließ ich im September 1896 einen von mir weiterentwickelten Kinetographen patentieren. Die machen mich fertig, die zwei. Lucien und dann der Name, es klingt wie Deutsch Reulos und Lucien und dann Corsten. So wie Carsten, nur mit O. Corsten habe ich auch nicht. Ja, vor allem das, mit dem Vornamen zusammen kommt der erst so richtig zur Geltung, dieser Nachname. Ja, so wie Dominik Schmidt. Ja. Ja, ja. Genau so, aber. Siebtens. Also ich sag mal, der Philipp war vielleicht nicht so ganz in der falschen Richtung. Siebtens. Es ist einer der Gebrüder. Ich errichtete 1896 Frankreichs erstes Filmstudio. Neben Edisons Black Maria, eines der ersten der Welt, und eröffnete es Anfang 1897. Im gleichen Jahr gründete ich mit meiner Produktionsfirma Starfilm, mit der ich bis 1913 über 500 Filme drehte. Oh, eines meiner Werke wurde in einem Musikvideo der Band Queen zitiert. Ich weiß nicht, ob das hier steht. Ich werde das durch meine Anwälte leugnen lassen. Da stehen andere Dinge. Ich habe nämlich den Verdacht, dass es Meyers ist. Du hast da einen richtigen Verdacht. Wie heißt der mit Vornamen? Habe ich auch noch nie gehört. Ich glaube Georges. Nee, Georges. Kannst du noch ein paar Mal aussprechen so? Der Georges. Georges Méliès. Es ist der Georges Méliès. Méliès. Was hat denn der gemacht? Méliès. Dieses Le Voyage dans la Lune, also dieses, das ist so ein ich ganz... Ich dir stundenlang zuhören, wenn du Französisch sprichst. Dieses berühmte Bild von dem Mann oder der Frau im Mond, also die aber sozusagen wie so ein Pfannkuchengesicht einfach so das ganze Gesicht einnimmt und da ist dann so eine Flugkapsel reingerammt. Ja, das kenne ich tatsächlich. Genau, und das ist nämlich in dem Queen-Video wird es benutzt. Der Dominik, der Philipp greift Hinweis Nummer 10 vor, der da lauten würde, das bekannteste Bild aus diesem Film ist das des Mondes, der eine Rakete in seinem rechten Auge stecken hat. Mhm. Aber eigentlich müsste man dafür Hinweis Nummer 9 vorher kennen. Mein bekanntester Film ist Le Voyage dans la Lune, die Reise zum Mond, mit dem ich an Anlehnungen an Jules Vernes gleichnamigen Roman den ersten Science-Fiction-Film schuf. Und eigentlich müsste man da vorher noch Hinweis Nummer 8 gehört haben, der da lautet, ich erfand den Stopptrick, eine Methode, um zum Beispiel eine Figur in einem Raum wie aus dem Nichts erscheinen zu lassen. Zauberei. Ja. Und es gibt auch noch Hinweis Nummer 11 und 12. Hugo Cabret, ich keine Ahnung, wo der herkommt, entdeckt im gleichnamigen Film aus 2007 die Werke von mir wieder. In diesem Film werde ich von Ben Kingsley dargestellt. Cool, schön. Sagt euch das was? Ben Kingsley? Was, ja. Ja, der Mann schon, aber den Film, den kann ich jetzt auch nicht wirklich verorten. Naja, egal. Jetzt kann ich ja die Mail von Martin zu Ende lesen. Da ich vor kurzem hier im Filmmuseum war, fiel mir sofort Georges Méliès als Person für eine Wer-bin-ich-Folge ein. Der Fuchs, der hat er den mit zwei gleichen Akzenten auf dem E geschrieben und einmal mit zwei unterschiedlichen. Wunder, dass ich nicht weiß, wie man den ausspricht. Georges Méliès war der Begründer der modernen Tricktechnik im Film. Er hat unter anderem die Stop-Motion-Technik entwickelt. Sein bekanntester Film ist Die Reise zum Mond. Das Bild mit der Rakete im Auge des Mondes ist weltbekannt. Auch behandelt der relativ neue Film Hugo Cabret, keine Ahnung. Ah ja, von Scorsese. Die Geschichte um Georges Méliès. Ah, okay, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ja. Und dann schreibt er unter die 12 Hinweise noch, freue mich drauf zu sehen, beziehungsweise zu hören, ob deine Kollegen draufkommen. Viel Spaß noch und weiterhin viel Erfolg beim Podcasten. Grüße, Martin. Danke, Martin. Danke, Martin. Ich glaube, das war so wertschätzendes Geräusch. Ja, ich bin froh, wenn ich so, das ist so wie To-Do-Listen-Dinge abhaken. Mhm. Ja, ich bin froh, geil, wenn ich sowas nehmen und wegpacken kann. Wie fandet ihr damals, als noch nach dem Tod von Mercury's noch diese weiteren Lieder rauskommen, weil Heaven for Everyone, wo dieses Bild draus genutzt wird, kam ja, glaube ich, raus, da hat er nicht mehr gelebt. Da gab es ja irgendwann auch dieses Best-of-Album Queen 3. Mhm. Also bei Queen hat mich das absolut kalt gelassen, bei Douglas Adams hat mich das doch sehr gestört, dass sein Werk nach seinem Dahinscheiden fortgesetzt wurde. Ja, ich habe dann das Gefühl, ich setze mich mega in die Nesseln, aber ich fand es irgendwie nicht mehr so toll, die Sachen, die da dann noch da waren. Dabei mag ich Queen wirklich sehr gerne. Aber das ist doch dein gutes Recht, Philipp. Ja. Ich erteile dir Absolution. Eieiei, das ging aber fix. Ja. Anderswo in manchen Kirchen muss man viel Geld für zahlen. Ja, das hast du bei mir günstiger. Ja, da brauche ich ja gar keine Thesen an die Wand schlagen. Perfekt. Nicht schlecht. Ich schlage jetzt mein Bett auf. Na, Gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht.